Byte FM. Es ist 22 Uhr. Blätter auf Kopfsteinpflaster. Paula, du warst viel zu lang draußen. Komm endlich nach Hause. Du hast genug gespielt. Die letzte noch rauchen, während ich auf dem Dach so wie Snoopy lieg. Paula Hartmann, Snoopy, aus ihrem neuen Album Kleine Feuer. Und hallo und guten Abend. Hier ist wieder Schöner Wohnen mit André Langenfeld. Sleezing and teasing, I'm sitting on him. All of my diamonds are dripping on him. I met him at the bar.

geschafft hat. Sie wurde 7-mal nominiert und hat davon 6-mal gewonnen. Artist of the Year, Best New Artist of the Year, Album of the Year, Song of the Year, Escapism, Songwriter of the Year und R&B Act of the Year. Der 7. Preis, der den sie nicht bekommen hat, das war eine 2. Song des Jahres Nominierung, aber von jemand ganz anderem, wo sie nur gefeatured wurde. Also eigentlich egal, man kann durchaus sagen, 6 von 6. Krass und wow und natürlich Glückwunsch Ray. Und wer jetzt noch nie von Ray gehört hat, und das geht einigen so, ihre Geschichte ist ziemlich spannend. Sie veröffentlicht seit über 10 Jahren Musik. Eher so Dance, Pop, schreibt aber auch nebenbei für andere Künstlerinnen, wie zum Beispiel Beyoncé oder Rihanna, also auch nicht ganz ohne. Und vor ein paar Jahren ist sie an die Öffentlichkeit gegangen und hat sich über ihr Plattenlabel, ein großes Major-Label, beschwert. Denn das wollte seit Jahren ihr Debütalbum nicht veröffentlichen. In der Konsequenz hat sie dann den Vertrag gelöst und hat dann im letzten Jahr ihr Debütalbum My 21st Century Blues in Eigenregie und Independent veröffentlicht. Fast forward, März 2024. Künstlerin des Jahres, Album des Jahres, Song des Jahres und so weiter und so weiter. Da wäre ich gern Mäuschen bei ihrer alten Plattenfirma gewesen, als das bekannt gegeben wurde. Ja, nochmal verdient. Glückwunsch, Ray. Und noch so ein prophetischer Zufall. Mit dem nächsten Stück wollte ich eigentlich die letzte Sendung beenden, aber dann war da keine Zeit mehr dafür. Und guess what? Wer ist Gruppe des Jahres beim diesjährigen Brit Award geworden? Genau. Jungle. Listen to this song. Why? why you hold. Now, now, now. Ooh, yeah, yeah, yeah. We there in that London town, where every place gets shelled down. To the baseline. Zed bias. We not no bias. We not no liars. Yeah. Top flyers. Sound to the sky up. Will bang on my up. Dry my eyes when I dry up. Boy. See we not jibby boy. Hey. We be here in that London town, where every place gets shelled down. We be in that London town, everybody still get down. Shelling, shelling, shelling, shelling. Step on me Wellington boat. See Shumba you put on the toad. Blaze up the fire on the road. We done set the road. We done set the road. Anywhere we pass through. Anywhere we pass through. Yeah, you know how we do. Yeah, you know how we do. You know how we say. You know how we say. Lyrics to my brain. Lyrics to my brain. Flying straight off the door. Flying straight off the door. Yeah, we never walk with no chrome. With a microphone, yeah, we're the inner the zone. We be here in that London town, where every place gets shelled down. In a way compound, lyrics them shell all around. Hey, you better listen to the triple, triple, the double soundboard. When me a link pandematic, dance get at you till the static. So dramatic, cause we deal with it proper. We are the real dandapa. Anyway we pass through, you know the top shutter boy. We be here in that London town, where every place gets shelled down. Every dance gets shelled down. Gonna better listen to the soul. Yeah, when we jump on the beat, no see ragamuffin the yeah, yeah, but I don't touch the head. Listen to the ragamuffin beat. Listen to the song. Every dance will shell down. London straight up in the town. North, south, east and west. Big up on the chest boy. He's out. London Town, Zed Bias und Shumba Youth. Davor Jungle und Back on 74, geremixed von Fulcrate. Und nochmal zurück zu Zed Bias. Das ist Terry Walker zusammen mit DRS, Rhythm of Change. Geremixed von Zed Bias. Disrupting He sits right next to me. I'm sorry. Machine Drum und Tinashe. Zoom. Aus dem neuen Machine Drum Album. Free 482. Schreibt sich 3 F-O-R 8-2. Und das erscheint am 24. Mai auf dem Label Ninja Tune. Als nächstes Musik von Omunit. Auch da gibt es ein neues Album ab dem 5. April. Fragments heißt es und daraus jetzt Sidequest. Schöner Wohnen mit André Langenfeld. msebenzi mbona kaveli Griffiths Vico. Musik von Griffith Vigo aus Südafrika. Und ich versuche mich mal an dem Songtitel. Gimminja wäre eine Variante. G-M-I-J-N-A. Wer es mal selber probieren möchte. Und das gibt es auf der EGM-EP. Das steht für Electronic GQOM Music. Ein Genrebegriff, den ich ehrlich gesagt bis eben noch gar nicht gehört habe. Wie ich aber lernen konnte auf einem Wikipedia-Eintrag, gibt es den auch schon eine ganze Weile. Also wer sich auch schlau lesen möchte, GQOM bei Wikipedia. Ja, und diese EGM-EP von Griffith Vigo, die gibt es auf dem Prager Label Yuku. Davor gab es Omunit und Sidequest. Bye. no time for debating. Get this money, don't wanna be slaving. I told her come over and pay me. I told her come over. I gotta go stack up the ends. No time to go chill with your friends. I hope it don't call us to end. I go get the money quick. I stay on my grind, it's no sucker shit. I keep this shit solid, keep fumbling. Was already winning, had double this. Grinding off a roof. I done broke the dude. You already know it. I won't got a choice. Come closer and I'll let you hold it. The key to my room in my pocket. Oh. You feel my vision is exquisite, but I know you'll give me what I'm asking for. I've seen you from a farm straight. CBD bomb wanna rub your neck, rub your back. Find fingertips on you like keys, like where the pressure points at. Throw it back, make it clap. Four. Make it wet, splash when I pet it. Kitty got me codependent. JTM, je demo C. On the way to JV high speed. You be watching me as we proceed. Got you geeked up the tab of a 303. It can be what we want it to be. Keep it brief, keep it light, keep it discreet. Pick on IG, soft lunch, let him know. Sorry, let me know how you want to pursue. Come closer and I'll let you hold it. The key to my room in my pocket. Oh. You feel my vision is exquisite, but I know you'll give me what I'm asking for. I've seen you from a farm straight. Xavier Stone aus Zürich. Und Asking for. Und auch das ist Xavier Stone. Plus j'avance. Yeah, yeah. Est-ce qu'il est vraiment bénéfique de le faire? Quand l'approbation et l'attention sont nécessaires. Est-ce qu'il est vraiment bénéfique de le faire? Quand l'approbation et l'attention sont nécessaires. Plus j'avance, je me demande ce que t'en penses. Plus j'avance, moi je me demande ce que t'en penses. Plus j'avance, ce qui se fait de meilleur. Je te demande. Il n'y a rien d'autre que je te demande. Ce qui se fait de meilleur. Il n'y a rien d'autre que je te demande. Yeah. Xavier Stone aus der Schweiz. Plus Jouvence hieß das Stück, featuring Elmar. Davor auch Xavier Stone zusammen mit Wasty Monroe und Charlotte Horn. Das Stück hieß Asking For. Und beide Xavier Stone Stücke gibt's auf der neuen EP von Xavier Stone, Grayscale. Davor gab es Musik von Kelela. Divorce, geremixed von Lorraine James. Das gibt es auf dem Kelela-Album Raven the Remixes. Und hier unten drunter läuft Musik aus Melbourne von Alex Dixon, a.k.a. Pugilist. Fashion, Musik aus Los Angeles von Swatson Clank. Summer Chronicles hieß das Stück. Davor gab's Premonitions von Pugilist und das war Musik aus Melbourne. Und mit dem nächsten Stück geht's nach Japan, Großbritannien und Heidelberg. Nautilus, John Turrell und Tony L. Mich nicht wach. Sie war überrascht, hat er darüber gelacht, denn sie müsse mich küssen für den Wunsch, den ich hab. Ich fand mich, ist dies ein kitschiges Märchen, schauten uns an wie ein frisch verliebtes Pärchen. Vielleicht ist dies das Paradies auf Erden, jetzt weiß ich, es liegt im tiefsten Herzen. Dann holte ich ihr vom Himmel die Sterne und lud sie ein zu einem Dinner mit Kerzen. Überquerte nebenbei noch sieben Meere und erklärte, dass mein Wunsch nur dieser wäre. Wünsch uns Zeit und endlich Zeit, let the music play. Barry White, nur mit dir würd ich mein Pudding teilen. Küsse süß und heiß, nicht zuckerfrei. Wünsch uns zwei unendlich Zeit, let the music play. Barry White, nur mit dir würd ich mein Pudding teilen. Küsse süß und heiß, nicht zuckerfrei. Georgie Porgy von Toto in einer Coverversion von Nautilus aus Japan zusammen mit John Turrell von Smooth and Turrell aus Großbritannien und Tony L. von Advanced Chemistry aus Heidelberg. Und das gibt's auf dem Label Unops Drops aus Hannover. You do it to yourself. Und das sind die Vapor Caves. Und die kommen aus, Moment, Texas. it now. Die Vapor Caves, ein Duo aus Texas. Sacrifice ist das Stück. Das war ein Remix von Nicolas. Das gibt es als Vinyl 7-inch auf dem Label Star Creature Universal Vibrations. Und davor das Stück von Nautilus, das gibt es auch als Vinyl 7-inch, die Georgie Porgy. Cover-Version. Beide FM und schöner Wohnen mit André Langenfeld. We'll be right back. Das Stück Check This Out. Und das ist neue Musik von The Reflex. Betonung auf neue Musik, denn normalerweise macht er ja Remixe und Re-Edits. Das ist eine Eigenproduktion, also was Neues für ihn. Ja, größtenteils Eigenproduktion. Komme ich gleich zu. Was gibt's auf einer EP, Just Beats EP Volume 1 heißt die. Und die gibt es im Moment für kurze Zeit, Limited Digital Release steht hier, auf der Bandcamp-Seite von The Reflex. Und die Bandcamp-Seite heißt Disc Holidays. Wortspiel aus Disco und Holidays. Ja, und nicht ganz Eigenproduktion, weil er hat da ziemlich doll ein Stück aus den 80ern eingearbeitet oder drumherum gearbeitet. Deodato, Fire in the Sky war das. Also wer es überlegt hat, ich kenne das irgendwoher, aber der André hat doch gerade gesagt, es ist ein neues Stück, dann geht das doch gar nicht. Ja, doch, geht. Ich bleib noch ein bisschen in den 80ern, in der Feriendisco. Clear in my mind. Do Not Disturb. Original ist aus dem Jahr 1985. Und das war der neue Crystal Clear New Wave Remix. Tom Trago oder Tom Trago aus den Niederlanden. Oder ich glaube ganz korrekt, Tom Trago. Take a Chance heißt das Stück. Und auch da ist was Altes aus den 80ern eingearbeitet. Stück von Vivian V war das mittendrin. Destiny aus dem Jahr 1983. Und noch was Altes aus dem letzten Jahr. Nochmal Tom Trago, Drago, Tracho. Ich bleib mal bei Trago. In der Mitte. Das ist Dreamcast Mo und Much More im Remix von Tom Trago. Habe ich neulich erst entdeckt. Dann gesehen, dass es schon im letzten Jahr rauskam. Dann auch noch gesehen, dass ich sogar in meiner Promo-Mailbox hatte. Nur nie angehört. Sehr seltsam. Ja, und da ich ja in der letzten Sendung was von Dreamcast Mo gespielt habe und eben was von Tom Trago, passt das jetzt so als Kombination. Dreamcast Mo geremixed von Tom Trago. Cast Mo, Much More, Tom Trago Remix aus dem letzten Jahr. Schöner Wohnen mit André Langenfeld. Future sounds of crowd. What's it all about? Maybe volume 2 will bring it to life for you. Und Luna, a.k.a. Rainer Buchmüller. Und Rainer Buchmüller ist leider gerade unerwartet verstorben im Februar an Krebs. Das Stück gerade ist das Intro zur neuen Future Sounds of Kraut Volume 2 Compilation. Eine Compilation, die er zusammengestellt hat, die gerade erschienen ist. Ja, und deren Veröffentlichung er leider nicht mehr miterleben durfte. Future Sounds of Kraut. What's it all about? Maybe volume will bring it to life for you. Und natürlich spiele ich jetzt auch noch was von Fredo und Luna hinterher. Nichts Neues, sondern was ganz Altes. Ein Stück von seiner allerersten EP aus dem Jahr 2016. Auf dem englischen Label Optimo erschienen. Glück auf EP. Ja, und wer, wer Bescheid weiß, der weiß, Fred und Luna, das sind eigentlich zwei Mannequins. Und die wohnen in einem Modehaus in Karlsruhe. Und das Stück, was ich jetzt spiele, das heißt Im Modehaus. Fred und Luna. Thank you. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Jim, auch bekannt als Ron Bass Jam und The Ballad of San Marino, remixed von Meng Dynasty und das sind Bill Brewster, der Autor von Last Night a DJ Saved My Life, dem Buch, nicht dem Song, und Raj Gupta, eine Hälfte von den Idiot Boys. Davor Fred und Luna, Outro von der neuen Future Sounds auf Kraut Nummer 2 Compilation. Outro auf Wiederhören 2. Ja, und auf Wiederhören, Rainer Buchmüller. Und ich bleibe noch auf der Insel. Das sind Suddenly Wow! Ausrufezeichen auf dem Label Ramrock mit dem Stück Space Soul Mother. We'll be right back. When you're feeling olive branchy, do you send a friend request? Do you sit on pins and needles just to see if they'll accept? Are you really CEOs like your profile would suggest? Are you really seeing dough or are you broke with positive debt? Are your followers for real or just some bots in Bangladesh? Does it take 1,000 views for you to think your jam is fresh? Have you gotten no subscribers for your YouTube channel yet? And are you striving to get more every single chance you get? Are you quick to like a page without knowing what it is? Are the peeps who read your posts really knowing how you live? Why do we floss the cars and close the house, the cribs? Why do we front so hard when we know that that's a fib? Why do I need updates just to know you're living grand? Why do I need to follow just to show I did get banned? Do you think these people care that you're posing with your fam? Do you think that Gil Scott-Heron will post on Instagram? Don't add me if you try and act too large. Those parties ain't that fly and those filters hide your flaws. Your IG stories lie and inside you're feeling lost. When your life is on the rocks but you're acting like a boss. Don't add me if you try and act too large. Those parties ain't that live and those filters hide your flaws. Your IG stories lie and inside you're feeling lost. When your life is on the rocks but you're acting like a boss. Don't add me. And bots still need to be in Clubhouse just to see people talk. Go around the system, don't need an algorithm to read my thoughts. My day to day, play it safe when I'm making bank. Won't play in hate if you can't afford my data rate. Small circle taking up my space is my saving grace. Mass production, mass consumption amounts to nothing if it doesn't have no substance. Abuse to it, but you still trying to influence. Hiding behind the lies cause you couldn't do shit. Come get used to this fresh air instead of going to war on a keyboard and desk chair. Cause this rare should be an NFT. Cause my pedigree is taking out suckers full of shit like the human centipede. If you wanna get on my page, I'ma need to check ID. Cause all I see is stupid people with super ego. So don't add me. If you try and act too large, those parties ain't that fly and those filters hide your flaws. Your IG stories lie and inside you're feeling lost. When your life is on the rocks but you're acting like a boss. Don't add me. If you try and act too large, those parties ain't that live and those filters hide your flaws. Your IG stories lie and inside you're feeling lost. When your life is on the rocks but you're acting like a boss. Don't feeling add cursed me. Social media, some sort of alternate universe. Plenty back with hustling, the foe would be the new reverse. Dudes thirst for sake they sold for the popularity. Clarity is reflecting truth and think of what we're doing first. Kill the front and image is nothing like Sprite slogan. Slow it down, let it unfold just at the right moment. Cousin, understand it's entertainment, so you embellish. But when love is tainted, false pictures painted, and that's hellish. Only way to be timeless is one with the most highest. Curious, pious, nonetheless, still one of the most flyest. I may be biased, but as we kick the tires on this game, what separates the ordained from all the liars? Plain simplicity, Instagram authenticity. Ritually, may all you post reflect accurately what the mission be. They could put their comment instantly under me, attack me, but please, with all that extra fuckery, never at me, curious. Zweimal Musik vom Label Ramrock. Jetzt gerade Substance Abuse. Don't Add Me. Und davor Suddenly Wow. Und Space Soul Mother. Und das ist neue Musik von Madison McFerrin. Keep you satisfied. make you wanna come inside and pray to stay for life. My kind don't grow on trees. Like the high I'm feeling, you gon' see me and believe in God herself. Enough. Von KTO, schreibt sich K-A-E-T-O. Davor Madison McFerrin, God Herself, geremixed von Tuneyards, Meryl Garbus. Und das war's mal wieder, das war Schöner Wohnen. Mein Name ist André Langenfeld. Wir hören uns hoffentlich wieder in 2 Wochen, Dienstagabend ab 22 Uhr. Bis dahin, macht's gut. »2020, ich pack oben am Kaiserdamm. Die Berliner Abendsonne streicht die weiße Wand. Immer auf der Suche nach, mal sehen, was wir finden. Sie zu doll am Joint und die Augen rollen nach hinten. Bisschen nie verliebt in Song und Repeat. Die Hi-Hat eine Uzi ballert Löcher in den Beat. Zwischen Abkürzen und Abstürzen. Ruin von Luftschlössern, die sich über meiner Stadt türmen. Die Eikos sagt, ich soll Krebs kriegen, als würden nicht schon 1000 Tretminen mitten auf dem Weg liegen. Was kümmert uns die Welt, wir kümmern uns nur um uns selbst. Diese Texte, Netze, die mich retten, immer wenn man fällt. Vor der Shell, Hoodie, Elber, Sommer, echte Kühler sind. Ich bin im Sackhaut mit Gefühlen drin. Keine 10 von 10, ich bin 7 of 9. Ich lass niemanden rein, Kevin allein. Größe 20 in mir, diese Dunkelheit. Das Mündungsfeuer muss das Licht am Ende vom Tunnel sein. Ich seh wieder klar, die See ist wieder klar. Ebbe und Flut, das Meer ist bipolar. Steh mit ner Kippe beim Imbiss draußen. Zwischen 2 und 5 halt die Stadt die Schnauze. Dann brechen wir uns gegenseitig die Herzen. Ich lad dich eine Dose gegen die Schmerzen. Am Steuer bin 20, von mir das ganze Leben. Byte FM in eigener Sache. Hallo, ihr hört Byte FM und ich bin Dirk Böhme von der Sendung Verstärker. Byte FM finanziert sich durch den Verein Freunde von Byte FM, also durch Hörerinnen und Hörer wie euch. Mit eurem Mitgliedsbeitrag macht ihr möglich, dass Byte FM senden kann. Wenn ihr noch kein Mitglied seid, werdet Freundin oder Freund von Byte FM. Das geht schnell über die BytefM-Homepage, Menüpunkt Freunde. BytefM braucht euch. Vielen Dank.